Meine Damen und Herren, wir bewegen uns, wenn wir über moralphilosophische Probleme sprechen, in einem sehr sensiblen Grenzgebiet des Wissens und des Handelns. Und das ist in der modernen Geschichte der Philosophie immer so wahrgenommen, dass es hier auch darum geht, nicht nur wie im juridischen Verhaltenskodex der Menschen, wo es um äußere Handlungen geht, dass es hier um eine Quelle von Denken und Verhalten geht, die sich nie ganz aufklären lässt. Was da im Innern vorgeht bei moralischen Entscheidungen, Gewissensentscheidungen, ist nie ganz unzureichend in der Kausalität aus Freiheit zu bestimmen. Es ist wiederum Kant, der hier das so scharf definiert hat, womit wir es in der modernen Welt zu tun haben, in der ja der Widerspruch zwischen einem freiheitsbewussten und freiheitsfähigen Subjekt und dem, was Gesellschaft, was Geschichte, was Menschheit ist, zu einem immer stärkeren Spannungsverhältnis geworden ist. Für Menschen, die in dieses normative Geflecht mit einer gewissen Naturhaftigkeit hineinwachsen, also den Sittenkodex der Eltern und der Ahnen einfach übernehmen, tritt dieses Problem der Spannung zwischen dem Verhalten des einzelnen Subjekts und dem Ganzen so nicht auf. Zwar kann man sagen, und ich habe das erläutert an diesen drei Figuren, Odysseus, Sokrates und Antigone, dass es immer einen Blick in eine andere Richtung gibt, auch in diesen sehr frühen Gesellschaftsordnungen schon. Und möglicherweise kann man das also sehr viel weiter noch verfolgen, bis in die Ursprünge der Hochkulturen, im Neolithikum möglicherweise, dass es so etwas gibt wie ein metaphysisches Bedürfnis der Menschen, das ganz verschiedene Bindungsobjekte hat. Bindungsobjekte, die sich richten können auf religiöse Systeme, Bindungsobjekte, die sich aber auch ganz anders auf andere Problemfelder beziehen können. Wir haben es hier damit zu tun, dass, wie gesagt, von Kant angestoßen, die Frage der Moralität abgegrenzt wird von allen Fragen, die eindeutige Kausalitäten und eindeutiges Wissen zulassen. Das bedeutet nun keineswegs, dass es für Kant und Adorno und andere Denker in diesen moralischen Kategorien nur einen moralischen Irrationalismus geben könne. Dass überhaupt nicht bestimmbar sei, was dieses Sollen bedeutet. Im Gegenteil, die moderne Welt in ihrer geistesgeschichtlichen Situation bestimmt darin, dass es keine Philosophie und kein Denksystem gibt, das nicht nach Annäherungsgründen sucht, zu erklären, woher, solche moralischen Motive stammen und welche Legitimation sie haben. Lassen Sie mich eine der berühmtesten Sätze hier zitieren am Ende der Kritik der praktischen Vernunft von Kant. Sie werden das schon einmal gehört oder gelesen haben, wo er noch einmal diesen gewaltigen Zwiespalt von zwei Welten bezeichnet, indem er sagt, in der Methodenlehre, also kann man sagen, in dem Teil der Kritik der praktischen Vernunft, der es damit zu tun hat, wie kommen moralische Urteile ins Subjekt oder wie entsteht moralische Urteilsfähigkeit, wie kann man jemand moralisch erziehen. In dieser Methodenlehre sagt er, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuten. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Das Erste fängt an von dem Platze, an den ich in der äußeren Sinnenwelt einnehme, den ich in der äußeren Sinnenwelt einnehme und erweitert die Verknüpfung darin, ich stehe ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, über dem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das Zweite fängt an von meinem unsichtbaren Selbst, meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit an und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur mit dem Verstande spürbar ist und mit welcher dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten ich mich nicht wie dort in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne. Der erste Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten, einem bloßen Punkt im Weltall, wieder zurückgeben muss, nachdem es eine kurze Zeit, man weiß nicht wie, mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite dagegen erhebt meinen Wert als eine Intelligenz unendlich durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen lässt. Wir haben hier zwei Welten, die Kant hier gegenüber stellt. Auf der einen Seite die ja von ihm auch empirisch erwiesene oder nachgewiesene und heute weitgehend bestätigte Unendlichkeit der einzelnen Sternensysteme, der sogenannten Kant-Laplace'schen Theorie des Himmels. Er gehört zu den ersten, die von großen Explosionen ausgehen, von plastischen Gebilden, aus denen sich Materie gebildet hat. Vieles davon ist heute bestätigt von einer theoretischen Annahme, nicht? Sodass die Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit der Welt eingebunden ist in unser Wissen. Das ist die Frage unseres Wissens. Das ist die Welt des Wissens. Und die ist unendlich. Aber in dieser Welt des Wissens werden wir, je mehr wir wissen, immer kleiner, sagt er. Nicht? Gewissermaßen die empirische Erweiterung unseres Wissens von den Welten verkleinert uns immer mehr und setzt den Menschen in eine Punktualität und in einen Zufall, den er jetzt überhaupt erst überwinden kann, indem er in sich etwas entdeckt, was ihn ausmacht, im Unterschied zu diesen vielfältigen Systemen und Welten. Und das ist ein entscheidender Punkt, nämlich, dass er aus Freiheit gegen alle erdrückende Kausalität in der Welt handeln kann. Sein Freiheitsvermögen ist das Einzige, was ihn unterscheidet von der übrigen Natur, von der übrigen Welt. Und dies erhebt ihn nun über nicht nur das von uns gewusste System von Welten über Welten und Systemen von Systemen, sondern steigert auch sein Selbstgefühl, sein Selbstbewusstsein als eines freiheitsfähigen Lebewesens, das sich eine Welt ganz eigener Art aufbaut. Eine Welt ganz eigener Art und eigener Art der Stiftung durch das, was er will und was sein Wille ist. Der sagt hier, man weiß nicht so genau, woher das kommt. An irgendwelchen Stellen sagt Kant, im Allgemeinen kann man annehmen, dass Natur nichts Nutzloses macht oder keine Sprünge macht, nichts Nutzloses. Also wird sie irgendeinen Zweck beabsichtigt haben, damit, dass sie dem Menschen die Instinkte als Leitlinien seines Verhaltens genommen hat und ihm in Freiheit gesetzt hat. Und wenn es nicht auszuschließen ist, dass die Natur einen solchen Zweck gehabt haben könnte, und wie gesagt, die Natur im Allgemeinen nichts zufällig oder umsonst macht, dann sollte man diese Freiheit auch nutzen. Also das Vermögen der Natur. Freiheit ist ein Naturvermögen. Erkannt ist ein Naturvermögen. Kausalität aus eigenem Antrieb, aus eigenen Motiven, wie immer, anzustoßen. Und damit die Welt zu verändern. Damit geht Moralität schon bei Kant hinaus über den Einzelnen. Sie geht auf Handeln, selbst wenn dieses Handeln nicht vollkommen zurechenbar ist, dem, was die Qualität der moralischen Aktion, des moralischen Handels ausmacht. Wenn man nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, das ist eine moralische Handlung. Ich habe mehrfach gesagt, Prüfsteine solcher moralischen Handlungen ist die Widerständigkeit gegen das, was sie eigentlich verhindern will. Und ich möchte hier das, was er wiederum in der Methodenlehre sagt über Heinrich den Achten und seine Bestechungsversuche im Text noch einmal angeben. Es sind Prüfsteine. Es sind keine zureichenden Ableitungen, aber es sind Prüfsteine für moralisches Handeln, die auch pädagogische Wirkung haben, Überzeugungskraft haben können. Wenn man nun aber fragt, was denn eigentlich die reine Sittlichkeit ist an der als dem Probemetall, als am Probemetall, man jeder Handlung moralischen Gehalt prüfen müsse, so muss ich gestehen, dass nur Philosophen die Entscheidung dieser Frage zweifelhaft machen können. Denn in der ganzen Menschenvernunft ist sie zwar nicht durch abgezogene allgemeine Formeln, aber doch durch den gewöhnlichen Gebrauch gleichsam als der Unterschied zwischen der rechten und linken Hand längst entschieden. Wir wollen also vorerst das Prüfungsmerkmal der reinen Tugend an einem Beispiel zeigen und indem wir uns vorstellen, dass es etwa einem 10-jährigen Knaben zur Beurteilung vorgelegt worden, sehen, ob er auch von selber, ohne durch den Lehrer dazu angewiesen zu sein, notwendig so urteilen müsste. Und jetzt erzählt er die Geschichte von Heinrich dem VIII. Man erzähle die Geschichte eines redlichen Mannes, den man bewegen will, den Verleumdern einer unschuldigen, übrigens nicht vermögenden Person, wie etwa Anna Boleyn, auf Anklage Heinrichs des VIII. Von England beizutreten. Man bietet Gewinne, das ist große Geschenke oder hohen Rang an. Er schlägt sie aus. Dieses wird bloßen Beifall und Billigung in der Seele des Zuhörers wirken, weil es Gewinn ist. Nun fängt man es mit Androhung des Verlustes an. Es sind unter diesen Verleumdern seine besten Freunde, die ihm jetzt ihre Freundschaft aufsagen, nahe Verwandte, die ihn, der ohne Vermögen ist, zu enterben drohen, Mächtige, die ihn in jedem Ort und Zustande verfolgen und kränken können, ein Landesfürst, der ihn mit dem Verlust der Freiheit, ja des Lebens selbst bedroht, um ihn aber, damit das Maß des Leidens voll sei, auch den Schmerz fühlen zu lassen, den nur das sittlich gute Herz recht inniglich fühlen kann, mag man seine mit äußerster Not und Dürftigkeit bedrohte Familie, ihn um Nachgiebigkeit anflehend, ihn selbst, ob zwar rechtschaffen, doch eben nicht von festen, unempfindlichen Organen des Gefühls für Mitleid, sowohl als eigene Not in einem Augenblick, darin er wünscht, den Tag nie erlebt zu haben, der in einem so unaussprechlichen Schmerz aussetzte, und so weiter. Dieses, was da sichtbar wird, die ganze Bewunderung und Selbstbestrebung zur Ähnlichkeit mit diesem Charakter beruht hier gänzlich auf der Reinlichkeit des sittlichen Grundsatzes, welcher nur dadurch alles, was Menschen nur zur Glückseligkeit zählen mögen, von den Triebfedern der Handlung wegnimmt. Also muss die Sittlichkeit und das menschliche Herz desto mehr Kraft haben, je reiner sie dargestellt werden. Und Kant sagt, das ist das einzige Probemetall, das ist die einzige Probe auf Sittlichkeit, die es gibt. Und wir können nicht die objektiven sittlichen Handlungen, so wie ein Verbrechen, ein Vergehen, das sich auf äußere Handlungen konzentriert, das mit äußeren Handlungen operiert, auf die Rechtsfähigkeiten, das Rechtssubjekt und den Vorsatz und so weiter beziehen können. Das heißt, das ist ein anderes Verhältnis. Und es ist jetzt sehr merkwürdig, dass in der Moralphilosophie von Adorno ähnliche Beispiele zu finden sind. Und zwar gerade in einem Kapitel der negativen Dialektik und in den Vorbereitungskapiteln der Vorlesungen über Moralphilosophie, in denen es um Meditationen zur Metaphysik geht, um Metaphysik. Hier macht Adorno den Versuch, die Rationalität, soweit sie eine stimmige Begründungslogik verlangt, nicht einfach durch Gefühl zu ergänzen, sondern eine Art Rationalität zu entwickeln, die er metaphysische Erfahrung nennt. Das ist nicht ganz einfach zu erläutern. Deshalb würde ich Ihnen gerne das vortragen aus den Problemen der Moralphilosophie, aus dieser Vorlesung, in der er jetzt an einem Beispiel der modernen Welt dieses begründet, was den objektiven Verhältnissen Drohungen, ja den Todesdrohungen widerspricht und zu einem bestimmten Widerstandshandlungen führt. Er sagt, ich darf Ihnen, also den Zuhörern, ich darf Ihnen das vielleicht, also diesen Gedanken, den ich etwas erläutert habe, mit einer Erfahrung erläutern, einer ganz einfachen Erfahrung, die ich gemacht habe in den ersten Monaten, als ich, das sind nun fast 14 Jahre her, also 51, 52, 53, also kurz nach dem Kriege, aus der Emigration nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich hatte damals Gelegenheit, einen der wenigen maßgebenden Männer des 20. Juli kennenzulernen und habe mich mit ihm unterhalten, habe ihn gefragt, ja, Sie haben aber doch genau gewusst, die Chance, dass Sie Erfolg haben mit der Verschwörung, ist minimal. Und Sie mussten doch auch wissen, dass, wenn Sie erwischt werden, dass Ihnen weit Schrecklicheres als der Tod bevorsteht. Unausdenkbar Schreckliches. Wie ist es Ihnen möglich gewesen, trotzdem so zu handeln? Und darauf sagte dieser Mann mir, Sie alle werden seinen Namen kennen, sagt Adorno, ich möchte ihn aber jetzt nicht nennen, von Schlabrendorf, der später also beim Bundesverfassungsgericht gewesen ist, ist es gewesen. Der sagt, es gibt aber Situationen, die so unerträglich sind. Es gibt Situationen, die so unerträglich sind, dass man sie einfach nicht mehr mitmachen kann. Ganz gleich, was dann geschieht. Und auch ganz gleich, was bei dem Versuch, es anders zu machen, dann aus einem selber wird. Er hat mir das ohne jedes Pathos und ich möchte sagen, auch ohne jeden theoretischen Anspruch gesagt, sondern einfach so, dass er mir damit erklären wollte, was ihn zu dem scheinbar Absurden jener Aktion am 20. Juli bewog. Ich glaube, genau dieses Moment des Widerstandes, dass es also ein so Unerträgliches geben kann, dass man versuchen muss, es zu ändern, ganz gleich, welche Folgen es für einen und unter Umständen, die man theoretisch sogar vorherzusehen vermag, auch für andere haben kann. Das ist genau der Punkt, an dem die Irrationalität, oder lassen Sie mich sagen, das irrationale Moment des moralischen Handelns zu suchen ist, wo es lokalisiert ist. Hätte er diese Einsicht, nicht? Sie sehen dabei aber gleichzeitig, dass diese Irrationalität deshalb nur ein Moment ist, weil dieser Offizier ja zugleich auch theoretisch sehr genau wusste, wie schlecht, wie grauenhaft dieses Dritte Reich ist und aufgrund der kritischen und theoretischen Einsichten die Lüge und das Verbrechen, mit denen er es zu tun hatte, dann dazu gebracht worden ist, zu handeln. Hätte er diese Einsicht nicht gehabt, hätte er nicht die Erkenntnis des Schlechten und Schändlichen gehabt, das damals über Deutschland geherrscht hat, dann wäre es zu jenem Widerstand ganz gewiss nicht gekommen. Aber es tritt eben doch noch etwas, dieses andere Moment hinzu, dieses ganz gleichgültig, wie es ist. Das geht nicht weiter, das darf ich nicht erlauben. Ganz gleich, was mit mir und anderen dabei geschieht. Also das, was Adorno hier erzählt und das, was Kant erläutert, die Beispiele sind durchaus vergleichbar, die Situationen grundlegend verschieden. Aber vor allen Dingen ein Punkt in einem Punkt sind sie ganz anderer Auffassung. Das ist die Rolle des Wissens für Moral. Man kann vielleicht sagen, dass in der kantischen Philosophie das Wissen depotenziert wird in der Bedeutung für moralisches Handeln, bewusst. Das Wissen, der Wissende ist nicht moralischer als der Nichtwissende. Es ist geradezu eine in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten eine klare Abgrenzung zwischen der Welt des Wissens, der Welt der Gesetze, der Welt der Kausalitäten, eben jener Welten über Welten und Systeme über Systeme, deren Erweiterung Kant im Vorgriff vornimmt. Wir haben das heute erst, dieses Wissen, was er sich vorgestellt hat. Aber er hat es schon unter dem Eindruck Newtons und der ganzen modernen Naturwissenschaften, die er sehr verehrt hat, für unabschließbar gehalten. Aber er hat dieses Wissen gleichzeitig nicht als ausreichend betrachtet, dass die Menschen sich moralisieren oder zivilisierter werden. Und recht hat er gehabt. Diese Formen des Wissens, abgespalten von dem, was Moralität ist, und so vollzieht sich die moderne Entwicklung der Welt, trägt nichts dazu bei, dass die Menschen sittlicher werden. Und Adorno kann mit Recht darauf hinweisen, dass von Kant bis zum Dritten Reich noch einmal ein Riesensprung nach unten erfolgt. Mit gewaltigen Wissensbeständen der Welt. Und es ist jetzt die Frage, wie aus diesem Dilemma rauszukommen ist. Nämlich aus dem Dilemma, dass auf der einen Seite Formen der zivilisatorischen Gewissensbildung zwar sich entwickeln, aber offenkundig getrennt von den wirklichen Machtverhältnissen der Gesellschaft immer ohnmächtiger werden. Immer ohnmächtiger werden. Was an der Welt abläuft mit Technologie, Industrie, Kapitalismus, erzeugt zwar als Gegenbewegung so etwas wie Affektkontrolle, Gewissensbildung, das, was Norbert Elias als Zivilisierungsprozess annimmt, sogar in gewisser Weise eine Form der wenigstens der innerterritorialen Pazifizierung der Menschen. Also die Beseitigung der Religionskriege innerhalb der Territorien. Sie fallen dann nachher übereinander her und schlachten sich ab. Aber so etwas wie eine Pazifizierung erfolgt als Gegenreaktion. Aber Kant hält an dem Gesichtspunkt fest, ich darf Ihnen das mal vorlesen, in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, es wäre hier leicht zu sagen, wie Sie die moralische Erkenntnis der gemeinen Menschenverdrückung mit diesem Kompasse in der Hand in allen vorkommenden Fällen sehr gut Bescheid wisse, zu unterscheiden, was gut, was böse, pflichtmäßig oder pflichtwidrig sei, wenn man, ohne sie im Mindesten etwas Neues zu lehren, sie nur, wie Sokrates tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam machte, und dass es also keiner Wissenschaft und Philosophie bedürfe, deshalb auch keines Wissens, um zu wissen, was man zu tun habe, um ehrlich und gut, ja sogar um weise und tugendhaft zu sein. Also diese deutliche Abgrenzung zwischen Moralität und Wissen ist auf der einen Seite genau der Prozess, der sich in der bürgerlichen Gesellschaft vollzieht, mit diesen Abspaltungen. Thomas Mann spricht dann von einer machtgeschützten Innerlichkeit, in die sich das verlagert. Sodass die hochgebildeten Bürger, die Lehrer, insbesondere die Hochschullehrer, Professoren, Lehrer im Dritten Reich, die Nase rümpfen über den Stil Hitlers in Mein Kampf. Nicht? Und das Auseinandernehmen, privat natürlich. Und ein höheres Bewusstsein haben, auch moralisches Bewusstsein haben, aber völlig verkapselt, keinen Mut nach außen zu gehen, was immerhin bei Kant hier notwendig ist. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, auch in moralischen Dingen. Das ist nicht einfach eine Privatmoral, sondern die Menschen haben den aufrechten Gang zu üben, sagt auch Kant. Und sind nicht dadurch, dass sie sich jetzt in ihrem gewaltigen Wissen in der Welt betrachten als Kleinigkeiten, sagt er. Also gemessen an den Welten über Welten mag der Mensch eine Kleinigkeit sein. Aber, so steht es in der Schrift zum ewigen Frieden, wenn andere ihn so behandeln als eine Kleinigkeit, ist es eine Verkehrung der Weltordnung. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr strikte, auch handlungsorientierte Gegenwelt und Gegenmacht in diesen Gesetzgebungsbefugnissen des Menschen in praktischer Hinsicht. Es ist die reine Vernunft, die Vernunft, die diese Gesetze gibt. Und das unterscheidet den Menschen von allen anderen, auch den nächsthöheren Lebewesen. Und das ist das, was Adorno dann in der negativen Dialektik mit diesem Begriff metaphysische Erfahrung auch bezeichnet. Es ist ja dieser Begriff der Metaphysik in einer schillernden Entwicklungsgeschichte. Ursprünglich ist es ja nur die Reihenfolge der aristotelischen Schriften, Metaphysica. Das sind die Schriften, die nach den physikalischen Schriften kommen. Der Andronikos von Rhodos hat sie geordnet und dann also die ersten Schriften als physikalischen und die folgenden Schriften als danach, nach den physikalischen kommt. Aber in der ganzen mittelalterlichen Welt nimmt der Begriff der Metaphysik, nicht zuletzt auch religiös aufgeladen, die Bedeutung des nicht physikalischen Wissens, über diese Welt hinausgehenden an, was danach kommt, was möglicherweise auch davor kommt. Wenn Sie jetzt die ontologischen Begründungen der Welt nehmen, dann können Sie sagen, was davor kommt, vor der Welt oder danach. Und hier ist es Kant, der das moderne Thema anschneidet. Der Mensch ist nicht zufrieden mit dem, was er sieht und womit er hantieren kann, was er verändern kann. Der ist nicht zufrieden mit der Kausalität der Verhältnisse. Sondern er hat so etwas wie ein Bedürfnis nach dem, was in dieser Kausalität nicht aufgeht. Das mag sich ganz verschieden ausdrücken. Das kann sich in bildnerischen Kräften ausdrücken. Also in der Kunst, im Bedürfnis nach Schönheit. Das kann sich in dem Bedürfnis nach Gott ausdrücken. Oder im Bedürfnis nach Unsterblichkeit. Alles das sind Dinge für Kant, die nicht beweisbar sind. Sie sind nicht beweisbar, weil ihnen ein entscheidender Punkt fehlt, nämlich die sinnliche Wahrnehmung. Wir können uns durch Vernunft das denken. Ja, die Vernunft ist sogar in dieser Dialektik befangen. Und er macht sie, also diese Gottfreiheit und Sterblichkeit, zu Postulaten der praktischen, reinen praktischen Vernunft und sagt, wir brauchen das für unser praktisches Leben, zur Orientierung in unserem praktischen Leben. Aber wir sollen darauf verzichten, das in die Klarheit der Begründungen und der Ableitungen zu bringen. Lassen Sie mich noch mal anknüpfen an das, was ich in der letzten Sitzung gesagt habe mit dem kategorischen Imperativ, den uns Hitler hinterlassen habe im Zustande der gewaltigen Unfreiheit, der Unfreiheit im Zustand, im objektiven Zustand des Unrechts und der Unfreiheit, wird uns ein kategorischer Imperativ hinterlassen, so wie Schlabrendorf das ja auch beschreibt. Nicht, es ging gar nicht darum zu begründen. Für viele da Leute des 20. Juli, auch der Frauen, die neuerdings in einem Buch auch besonders gewürdigt werden, die Frauen der Männer des 20. Juli, die eine sehr große Bedeutung haben, ging es gar nicht darum, die Erfolgsaussichten komplett abzuwägen. Das Risiko war gewaltig. Selbst wenn Hitler getötet worden wäre, wäre es überhaupt nicht sicher gewesen, ob die Armee mitmacht und ob die Armee so geschlossen, wie man sich das vorstellte, gegen SS und andere Truppen, also auch himmlische eigene aufgebaute Armeen waren, da vorgehen würde. Es war insgesamt ein Risiko, das so gar nicht kalkulierbar gewesen ist für die Einzelnen. Dass jetzt in diesem Zustande Hitler nun auch Glück hat, so wie damals bei dem Münchner Attentat schon, dass er den ganzen Bürgerkeller zerriss. Aber gegen alle Gewohnheiten ist Hitler eine Stunde vorher abgereist und da in der Wolfschanze hat er eben da nicht gestanden, wo er sonst die Karten immer beobachtet hat, sich zeigen ließ. Gut. Davon abgesehen ist hier für Adorno so etwas wie eine objektive Situation gegeben, die das moralische Gefühl oder die moralische Kompetenz oder die moralische Urteilsfähigkeit oder das Sollen herausfordert, so als ob es auch ein Stück Instinktreaktion wäre. Ein instinktives Verhalten. Ein instinktives Verhalten nicht im Sinne jetzt der reinen körperlichen Reaktion, aber auch der körperlichen Reaktion. Den Schmerz anderer, die Lage eines Volkes, die Lage einer Gesellschaft nicht mehr ertragen zu können. Und deshalb etwas zu tun. Etwas zu tun, was diesen Zusammenhang vielleicht nicht im Ganzen brechen kann, aber doch so etwas herstellt wie die Würde des Menschen wieder. Und Sie haben ja praktisch den 20. Juli in allen in allen Stellungnahmen, in allen Feiern, die stattfinden in der Wendlerstraße hauptsächlich, wo die erschossen wurden, ja praktisch immer wieder auch natürlich die Legitimation der Wehrmacht als einer einigermaßen heilen Organisationsform, was tausendmal durchlöchert ist, aber gleichsam als symbolische Wiederherstellung der Würde durch eine moralische Handlung von Einzelnen wird das gewertet. Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutreten am Sittlichen sich fühlen, des Hinzutreten. Hier haben Sie das jetzt, was das heißt, das Hinzutretende, was ist das Kontingente, also philosophisch gesprochen, das Kontingente, das Hinzutreten ist einfach die Zwangssituation. Ist nicht, dass da Menschen aufgrund ihrer Erziehung, sonst hätten viele der Offiziere das viel früher bemerken müssen, wie sie missbraucht werden. Auch, sondern es kommt etwas hinzu, was er hier beschreibt, dieser Offizier. Und er ist davongekommen. Einer der ganz wenigen, der führenden Leute. Es kommt etwas hinzu, was durchbricht jenes Grundprinzip der bürgerlichen Subjektivität, das Adorno als das der Kälte bezeichnet. Der Kälte in dem Sinne, dass es mich nicht berührt, was weit entfernt von mir geschieht, mit den Soldaten auf den Schlachtfeldern, mit den Städten, mit den Kindern und Frauen in den Städten. Dieses Prinzip von Gleichgültigkeit, des Wegsehens, zerbricht hier, wird aufgebrochen. In diesem Moment, das meint er mit dem, es muss etwas hinzukommen. Und es ist jetzt für Adorno ein entscheidender Punkt in dieser, wie er es nennt, moralischen Dialektik, in die wir begriffen sind, in die wir ja auch verwickelt sind, dass sich hier in diesem moralischen Zusammenhang etwas abspielt, was er nicht binden möchte an vorgesellschaftliche Instanzen. Er sagt, die Bindungskräfte, also von religiösen Systemen und Metaphysiken anderer Art oder Ontologien, sind geschwächt, sind auch zum Teil zerbrochen, sondern er sagt, nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral. Nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral. Man muss hinzufügen, im ungeschminkt dialektisch materialistischen Motiv überlebt Moral, der Gang der Geschichte, nötigt das zum Materialismus, was traditionell sein unvermittelter Gegensatz war, die Metaphysik. Also Metaphysik ist gleichsam in die Welt zurückgenommen und ist nicht das ganz andere, sondern Metaphysik ist vielleicht das, was auch andere Denker, die etwas entfernter zur Frankfurter Schule gedacht haben wie Bloch, das transzendierende Denken, die Utopie, das nach vorne gehen, das Überschreitende, die Ontologie des noch nicht, wie Bloch es bezeichnet, das noch nicht, bezeichnet diese innerweltliche Dimension der Metaphysik, die ja schon für Kant eine innerweltliche ist. Es ist ja nicht, er sagt ja nicht in ferne Welten, ausschweifen. Das ist einfach für die Menschen, auszuschweifen, das Überschwängliche, überzugehen. Sondern da steckt natürlich etwas von dem, was die ganze protestantische moral-philosophische Entwicklung der modernen Welt bezeichnet, das Hier und Jetzt, das Handeln und das Hausbauen noch angesichts der Katastrophe oder das Bäumchenpflanzen. Aber vieles auch, selbst im katholischen Frankreich, wie in Saide bei Voltaire, nicht, wo er sagt, also lasst uns also den Garten, das Ende, also dieses Romans ist, lasst uns in den Garten gehen und etwas anbauen. Dieses Hier und Jetzt ist es, was ein Moment der Moral ausmacht, unter modernen Bedingungen, die sich nicht mehr so einfach vertagen lassen auf eine Welt, in der das einzelne Schlechte sich dann in der Summe als gutes Ganzes erweist. Private Vices, Public Benefits. Private Vices, die Untugenden, die privaten Untugenden sind die öffentlichen Tugenden. Das ist ein Satz von Mandeville in der Bienenfabel. Ein liberalistisches Schema. Nicht? Je mehr der Einzelne einsackt und je bornierter und stumpf er seine Interessen vertritt, desto mehr wächst das Gemeinwesen und das Gemeinwohl, ist schon damals bei allen aufgeklärten Liberalen auf Widerstand gestoßen. Niemand der großen Liberalen wie Adam Smith oder David Ricardo hat dieses Schema von Mandeville übernommen. Aber hier entsteht in der Moral noch einmal eine Gegenkraft, ein Dagegen, dass eben doch, wie Kant es hier sagt, das Wohl und Wehe der Welt, es ist nicht auszuschließen, dass das Wohl und Wehe der Welt genau von einer einzigen Handlung abhängt, von dieser Handlung, diesem Widerstand. Und was den wirklichen Widerstand betrifft, eben des 20. Juli kann man sagen, nur ein Drittel der Toten hätte es gegeben in diesem Weltkrieg. Nur ein Drittel der Toten. Das heißt, die eigentliche Schlechterei hatte noch gar nicht richtig begonnen in Europa. Insofern das Zeichen setzen, diese moralische Dimension ist ein wesentlicher Punkt des zum Materialismus gewordenen, der zum Materialismus gewordenen Metaphysik. Man kann auch sagen, der Wahrheitsgehalt der Metaphysik, der Wahrheitsgehalt der Metaphysik lässt sich nur dadurch bewahren, indem das, was in der Metaphysik gedacht war, nämlich ein besseres Leben und ein glücklicheres Leben, jetzt in die Gestaltungsarbeit der Menschen eingehen muss, sagt Adorno hier. Es ist nicht mehr das gute Gewissen, das man haben kann, nicht beteiligt zu sein an den Verbrechen. Gerade der späten Geburt, ich bin nicht dabei gewesen. Also mein Name ist Hase, ich weiß von überhaupt nichts. Und das ist sehr bedauerlich, dass die anderen das gemacht haben. Dieses geringe Maß an moralischer Haftung auch für die Fernwirkungen ist jetzt das Thema, das Adorno anschlägt und das in der moralischen Dimension weiterführt. Und darüber möchte ich heute noch reden. Ich habe gesagt, die Bedeutung des Wissens auch für moralische Handlungen nimmt zu. Und zwar genau in dem Maße, wie die Sicherheit innerer Gewissensbildungen nicht mehr verbirgt, dass in der Tat eine Art Selbstverständlichkeit zivilisatorischen Umgangs zwischen den Menschen herrscht. Ich meine im Alltagsverhalten und gewiss auch im Krieg. Die ganze europäische Konventionalisierung eben von Kriegsgeschehen, der Begriff des Aggressionskrieges, der spät auftaucht, dass einer als Aggressor bezeichnet wird, völkerbundsartige Verbindungen, Friedensverträge, die nicht leichtfertig gebrochen werden, sind seit den Naturrechtstheorien von Pufendorf und anderen immer wieder diskutiert worden. Selbst in der Ausnahmesituation des Krieges gibt es Rechte der Unterscheidung zwischen Kriegsteilnehmern, Kombattanten und Zivilbevölkerung. Es ist ein riesiger Kampfplatz auch, um solche Vereinbarungen. Konventionen, selbst wenn sie immer gebrochen wurden, ist doch also eine Tendenz dort festzustellen, die selbstverständlich dann in die UNO-Konstruktion und also in die Völkerbundskonstruktion und in verschiedene andere Hager-Konvention, der Kriegsordnung und so weiter eingegangen. Das Rotes Kreuz gehört dazu. Wo aber der Einzelne nicht mehr diese sichere Ausstattung hat und Adorno sagt, spätestens seit Auschwitz, das ist dieses Symboldatum, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Menschen auf Selbstverständliches ihres Zivilisierungsprozesses zurückgreifen und das verhindern. Muss immer stärker Wissen von den Verhältnissen, von den Folgen, von dem, was daraus wird, eingehen auch in die moralischen Verhaltensweisen. Ich habe in den letzten Sitzungen mehrfach von diesem Unterschied zwischen Gewissens Ethik und Verantwortungsethik, dieser Trennung, die Max Weber vornimmt, gesprochen. Und wenn ich dieses Begriffspaar aufnehme, das gewiss abstrakt ist, dann kann man sagen, dass immer stärker die Verantwortungsethik das als Teil aufnimmt, was Gewissensethik ist. Als Teil. Also der umfassendere Begriff, die Verantwortungsethik, ist, übrigens Adorno findet den Begriff Ethik nicht gut, das will ich hier nur nebenbei erwähnen, weil er sagt, das, was Ethos ist, hat immer etwas Moderates und Ausgleichendes, nimmt der Moralität den Stachel des Entschiedenen und Klaren. Ich will das hier nicht weiter erläutern. Das, was Verantwortungsethik ist, nähert sich in der Tat dem Begriff der Ethik immer stärker an, wie er existierte. Und nimmt ein Element mit auf, was nicht direkt in der Frankfurter Schule, nicht direkt, sage ich, entwickelt wurde, aber doch von Denkern, die im Umkreis ähnlicher Traditionen arbeiteten, zum Beispiel von Hans Jonas. Wir haben es sowieso nicht mit solchen trennscharfen Linien zu tun, wer zur Frankfurter Schule gehört oder nicht. Die Frankfurter Schule ist gleichsam der institutionelle Block, an dem sich häufig viele noch abgearbeitet haben, die so unmittelbar sich nicht identifizierten, ganz im Gegenteil, die sich dagegen wandten, gegen bestimmte Theorien, aber unter der Hand etwas übernommen haben von ihnen. Wie das immer der Fall ist, wenn man besonders rigoros und trennscharf sich von einer Theorie distanzieren will, übernimmt man unbewusst eine ganze Reihe von Dingen, die spätere Generation nachweist und den Zusammenhang herstellt, den die betreffenden Philosophien unter keinen Umständen akzeptieren würden. Es kommt in die Ethik der modernen Welt oder die Moralphilosophie ein Element hinzu, das bei Adorno in seiner Interpretation von Auschwitz mitgesetzt ist, nämlich behandle den Boden der Gesellschaft genauso sorgfältig wie dich selbst. Der Boden, auf dem du dich und auf dem du lebst, der gesellschaftliche Boden, ist Gegenstand moralischen Handelns, so wie Aristoteles sagen würde, die Polis ist der Raum der Wirksamkeit meiner Tugenden, sagt Adorno, wer nichts über die Geschichte weiß, bei Auschwitz, über die Folgen einer undemokratischen Gesellschaftsordnung, wird heute immer größere Schwierigkeiten haben, auch moralische Entscheidungen zu treffen, die über das bloße, enge Gebiet von unmittelbar Gutem und Bösem hinausgehen. Also Gesellschaft ist Gegenstand von Ethik und Natur wird Gegenstand der Ethik. Gesellschaft, weil in ihr etwas vorbereitet werden kann, durch Nichtbeachtung der Menschen, was sie in ein ethisches Dilemma bringen können oder was ethisches Handeln, moralisches Handeln völlig nach innen drückt. Das heißt, nur noch in der Reflexion also des besseren Bewusstseins. Das heißt, der Boden, auf dem sich moralische Entscheidungen vollziehen, ist im Unterschied zu Kant diesen moralischen Entscheidungen immer weniger gleichgültig. Wer sich als ein moralisches Wesen, als ein Wesen mit dem Bewusstsein von Gut und Böse verstehen will, muss immer stärker die Folgen seines Handelns und seines Unterlassens in Bezug auf bestimmte Dinge, die zu Regeln sind, einlassen. Ja, noch weiter. Das Sollen bezieht sich nicht nur auf den Gegenstand der Handlung, sondern auf das Wissen von den Folgen der Handlungen. Auf das Wissen von den Folgen der Handlung. Du sollst bezieht sich auf Wissen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, also davon habe ich nichts gewusst. Das schützt schon, das ist uralt mit dem öffentlichen Recht. Nicht? Das steht auch bei Kant. Wenn einer sagt, also ich hab den Rechtsgrundsatz nicht gekannt. Es tut mir leid, ich konnte auch gar nicht anders handeln. Unwissenheit schützt nicht vor, der Zurechenbarkeit der Handlung zu mir. Und das gilt, wenn es im Rechtssinne gilt, natürlich auch im moralischen Sinne immer verstärkt. Die Sphäre des Moralischen ist etwas ausgenommen von dieser strikten Regel. Warum? Weil es nicht eine entsprechende Sanktionsgewalt gab. Nicht? Die kleinen Übel straft Gott sofort, die großen etwas später. Das heißt, die Folgen meines Handelns sind in moralischer Hinsicht vermittelter als die Rechtsfolgen. Es sei denn, es gibt gar nicht mehr genug Richter oder Polizeibeamte, die das verfolgen können. Aber Recht hat bekanntlich einen sehr langen Arm. Und die Sanktionsgewalt, die dahinter steht, das heißt die Möglichkeit, also auf Sanktionen, auf Strafe zu stoßen, ist bei moralischen Handlungen vermittelter, indirekter, aber möglicherweise auf lange Sicht folgenreicher. Und das berührt hier zwei Problemkomplexe der Moral. Zum einen den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem ich lebe. Ich muss wissen, wo ich lebe, um zu wissen, wo ich leben will und möglicherweise, wie die Gesellschaft aussehen soll. Kann ich nicht mich beschränken auf bloßes Glücksversprechen? Nicht? Also, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass also wieder die Arbeitslosenziffern etwas geringer geworden sind. Im Sommer werden sie immer geringer. Immer. Aber inzwischen ist der Trend dahin, dass vielleicht in 5 Jahren, da sagen wir 600.000 weniger sind, oder in 10 Jahren 700.000, dafür aber 3 Millionen Arbeitsplätze vernichtet sind, oder wie läuft das mit dem Wissen? Woran wird appelliert? An die Gutgläubigkeit der Menschen. Und es ist schon für einen aufgeklärten Bürger wie Kant, der würde sagen, das sind äußere Kausalitätsverhältnisse, die haben mit Moral nichts zu tun. Aber wer so dumm ist, das nicht zu erkennen, was da abläuft, der muss bestraft werden. Der muss die Folgen seines Unwissens tragen, wenn er noch nicht einmal den Mut hat, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten, muss ihm das, was durch bloße Vernunftreflexion nicht möglich ist, mit Gewalt beigebracht werden. Das heißt, das Wissen ist ein Sollen. Nicht was kann ich wissen, ist noch eine vernünftige Fragestellung heute. Ich kann alles wissen. Buchstäblich. Unendlich viel mehr. Also viel mehr, als ich Kant überhaupt vorstellen konnte. Obwohl die Tendenz geht, Welten über Welten, das öffnet er ganz. Aber immerhin hat er noch die Frage, was kann ich wissen in Bezug auf die naturwissenschaftlichen Entwicklungen? In dem Sinne, was kann ich gesichert wissen? Das ist selbstverständlich in seiner Zeit nicht so umfangreich, außer den naturwissenschaftlichen Produkten. Aber heute ist das, was wir wissen können, auch technologisch umsetzbar. Zum ersten Mal seit 50 Jahren kann man sagen, jede Wissenssequenz nicht, also jede Wissenssequenz technischer Provenienz, technischer Herkunft ist umsetzbar, ist in Produkte umsetzbar. Und das bringt jetzt die Moralität ins Wissen. Müssen wir alles wissen, was wir wissen können? Und was müssen wir wissen? Und was ist sinnvoll zu wissen? Diese Frage stellt sich Kant überhaupt nicht. Weil alles Wissen ist Aufklärung. Dass Wissen gegen Aufklärung sein könnte, ist für Kant nicht nachvollziehbar. Aber Wissen in der Dimension von Menschenexperimenten in den Konzentrationslagern, nicht auch medizinisches Wissen, nicht der Ärztekongress in Nürnberg hat das gezeigt, wie weit hier nicht nur die Vernichtungsmaschinerie lief, sondern die Experimentalmaschinerie der großen Betriebe auch, die zum Teil heute noch existieren, hier beteiligt sind, ist die Naivität des Wissens gebrochen, die Unschuld des Wissens. Also nimmt das Wissen selbst eine Dimension der Moralität des Sollens. Kant würde sagen, des Reichs der Zwecke auf. Des Reichs der Zwecke. Und dieses Reich der Zwecke geht eben hinaus über das Reich der Notwendigkeit, das Reich der Kausalitäten, alles dessen, was Ursache und Wirkung hat, sondern in diesem Reich der Zwecke ist unabdingbar das Moment der Freiheiten, der Freiheitsfähigkeit der Menschen anwesend. Unabdingbar. Und wer sagt, wir können doch gar nicht anders handeln, als dem Globalisierungswahn zu folgen, der sagt, Globalisierung ist ein Naturgesetz. Der täuscht aber die Menschen, weil Globalisierungsprozesse, seit es Kapitalismus gibt, immer dem Kapital immanent gewesen sind. Nur heute kann es sich frei bewegen. Das ist der einzige Unterschied. Aber wenn man sagt, das ist so, da können wir uns nur reinhängen und die Freiheitsmöglichkeiten der Globalisierung wahrnehmen, bedeutet, ich hänge mich an ein Naturgesetz. So wie, dass ich weiß, wenn ich hier runterspringe, bin ich ein Produkt der Schwerkraft. Also ein Resultat, ein nicht ansehnliches Resultat der Schwerkraft. So eben ein nicht ansehnliches Resultat der Globalisierung. Bitte. Nicht im Wissen liegt die Moral, meine ich, sondern da gehört noch ein zweiter Schritt dazu. Und da wollte ich den moralischen Ansatz sehen, in der Instrumentalisierung dieses Wissens. Nicht in dem, was kann ich wissen. Da wäre wohl unbeschränkt zu forschen. Und da läge auch kein moralischer Aspekt drin. Aber in der Benutzung dieses erworbenen Wissens. Ja, gewiss. Also die, wenn Sie die Mittel und Zwecke abwägen, dann können Sie schon die Frage stellen, auf welche Zwecke richtet sich das Wissen, das ich vorhabe. Es ist nicht so, dass wir nicht die Möglichkeit hätten, Wissen in ganz anderen Bereichen zu fördern, als dem der Atomindustrie. Wir können es auf andere, wir können die Macht und Geldmittel in andere Wissensbereiche tun und dann erwägen wir einen anderen Zweck. Nicht etwa den Zweck, dass Energiequellen eher schadlos gehalten werden für die künftigen Generationen. Und heute ist alles Wissen, das abgetrennt ist, also von diesem Zweck, von der Zwecksetzung, auch instrumentell verengbar und instrumentell manipulierbar, jedes Wissen. Sie werden das also in der gentechnologischen Experimenten mit Pflanzen so finden, dass ja immer die Zwiespältigkeit da ist, dass also auch bestimmte Pflanzen Heilkräfte haben können oder Dauerhaftigkeit haben können. In diese Zwiespältigkeit sich einzubeziehen, würde voraussetzen, dass wir einen Begriff vom Menschen und von der Gesellschaft haben. Welche Technik wollen wir für welch eine Gesellschaft? Ich habe Sie, glaube ich, nicht verstanden. Sie gucken so, als ob ich Sie nicht verstanden hätte. Wieder auf Zwecke oder Forschung, wenn man es macht, wieder oder Wissenserwerb, wieder auf einen Zweck gerichtet. Ja. Ich meine, Wissenserwerb muss ja nicht unbedingt auf einen Zweck gerichtet sein. Doch, ist es aber. Ist es aber. Also, Sie können natürlich sagen, also die Atomindustrie forscht völlig zwecklos. Oppenheimer hat gewarnt vor der Instrumentalisierung des. Natürlich, aber Oppenheimer war jemand, genauso wie die Atomphysiker, also Heisenberg und Max Planck und Otto Hahn dann, die erschraken vor den Folgen ihres eigenen Eingriffs in die Bauelemente der Materie. Die erschraken so, wie Adorno das hier kennzeichnet. Die haben es eben doch nicht für möglich gehalten, dass man damit, mit der Verlängerung dieser Forschungsergebnisse, mit der Uranspaltung, so etwas wie eine so furchtbare Bombe bauen kann. Und deshalb haben sie 1958 also unterschrieben diesen Protest gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Und da sind sehr strikte moralische Begründungen drin, dass der Mensch dem nicht gewachsen ist, dass gleichsam das Herumwühlen in den Bauelementen der Materie. Dafür haben wir keine Zivilisation. Wir haben keine Bremsen, keine Beißhemmungen, sondern gehen immer tiefer und jetzt natürlich in die Genstrukturen rein, nur unter Forschungsgesichtspunkten, natürlich. Und trotzdem wird es immer es wird sofort verwendbar. Nicht? Also das ist das, was Erwin Chargaff, der Biochemiker, sagt. Das ist neu in der Geschichte. Die technologische Verwendbarkeit jedes bisschen Wissen, das wir von den Naturelementen haben. Je tiefer wir eindringen, desto manipulierbarer wird das, was daraus gemacht wird. Aber ist auch das Prinzip der Einheit nicht klar? Es wird ja auch die äußerliche Moral der Zweck mitgesetzt. Glauben. Ja. Wissenschaft ist ja nicht neutral, das ist ja Glauben nicht gesetzt. Ja. Insofern ist es auch moralische Legitimität in jedem Fall. Das Einheitliche und das Getrennte ist durchaus definiert. Ja, aber Sie haben ja eben, ich will nur den Unterschied zu der Zeit Kants kennzeichnen. Also wenn Kant und die französischen Aufklärer sagen, jedes Wissen, jedes gesicherte Wissen stört und zerstört Aberglauben, nicht? Und nimmt den Priestern ihre Macht, dann ist ein freies Feld der Naturforschung da. Das heißt, die Naturforscher sind die eigentlichen Aufklärer. Sie stellen die Natur wieder her durch ihre Forschung. Die Natur, so wie Rousseau sagt, nicht zurück zur Natur, also dass wir wieder anfangen, auf allen Vieren herumzukriechen, ist das Programm. Zurück zur Natur bedeutet, das Natürliche wiederherzustellen gegenüber dem Verzerrten durch Glaubenskämpfe, durch Manipulation, durch Priesterbetrug. Verzerrten Welt stellen wir die Natur wieder her. So, das ist die eine Ebene. An diesem neutralen Aufklärungsbegriff orientieren sich zum Teil heute noch Naturwissenschaftler, die sagen, wir machen doch gar nichts Böses. Wir machen doch nur das, was unsere Kollegen also vor Hunderten von Jahren immer gemacht haben. Die Neugier befriedigen über Natur, über die Elemente und über diese Dinge. Und Adorno und andere und Hans Jonas und viele andere, Max Weber beginnt damit, sagen, so einfach geht das nicht mehr, weil die ungeheure Kraft und Gewalt dieses Wissens verschafft denjenigen, die an den Quellen dieses Wissens sitzen, nicht nur gewaltige Macht in der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft wird selber nach der einen Richtung hin verdreht oder gebogen so, dass die menschlichen Zwecke verloren gehen. Deshalb ist Wissen über die Folgen, die in solchen Prozessen liegen, Wissen über die Folgen des Wissens ist der entscheidende Punkt einer solchen inneren Moralisierung von moderner Aufklärung, ob es das zweite, dritte oder fünfte Moderne ist, ist völlig belanglos, oder reflektierte oder nicht reflektierte Moderne, so wie der Kapitalismus im Augenblick ist, sind die Kräfte, die sich jetzt auf dieser Reflexionsebene bewegen, motiviert dadurch, dass wir erstens das Gemeinwesen, ein Gemeinwesen, die Gesellschaft als eine eigene Struktur im Blick haben müssen, um überhaupt die Menschen mit Verantwortungsnotwendigkeiten zu konfrontieren. Und zweitens, dass wir nach Hiroshima und den gewaltigen Overkill-Potenzialen der modernen Waffentechnik imstande sind, uns mit Stumpf und Stiel selbst auszurotten und den Erdball unbewohnbar zu machen, ist ein schlechthiniger neuer Tatbestand in der Welt. Hat es vorher nicht gegeben. Man hat Völkermord hat es gegeben, aber dass die Menschheit sich vernichten könnte, hat es nicht gegeben, objektiv nicht. Es ist technisch nicht möglich gewesen. Es gab nur Naturrevolutionen, die wären möglich gewesen, solche Ausbrüche wie das Erdbeben in Lissabon, das ja also eine gewaltige Wirkung gehabt hat, zeigte, wie stark der Erdboden ist, auf dem wir uns bewegen, welche Kraft der hat. Aber dass die Menschen sich selbst vernichten können mit eigens produzierten Mitteln, ist neu und erfordert eine neue Ethik, nämlich der Bewahrung eben der eigenen Existenzgrundlage, eben in doppelter Hinsicht, Gesellschaft und Natur und nicht nur Natur. Und das bedeutet eine, ja doch auch in der Frankfurter Schule hauptsächlich angestoßenes Problem der Reflexion auf das, was Moral ist. Hans Jonas spricht von der Erweiterung der Nähe-Ethik zu einer Art ferne Ethik. Nähe-Ethik, nicht? Wir sind, die Stammesethiken sind Nähe-Ethiken. Du sollst nicht töten, in einzelnen Menschen, darauf richtet sich auch das Strafrecht. Was schon die Nürnberger Prozesse zeigen und auch jetzt der Haager Gerichtshof zeigt, also in den Verbrechen in Bosnien, wie kommt man an die Drahtzieher ran? Wie ist das der, also ist der Schinder der einzige Verantwortliche da? Und Adorno und Jonas halten fest, diese verengte Position der Ethik ist den modernen Verhältnissen nicht mehr angemessen, sondern es muss so etwas wie eine Verantwortung, eine Haftung für das geben, was die Beabsichtigten, ja sogar nicht beabsichtigten Nebenfolgen meines Handelns und Unterlassens sind. Handelns und Unterlassens sind. Das nimmt für Adorno wieder etwas an den Rigorismus der kantischen Ethik. Deshalb wendet er sich auch gegen der kantischen Moralphilosophie. Deshalb wendet er sich gegen das etwas moderate Wort Ethos und Ethik gegenüber Moral. Die Ethik hat nicht dieses rigoristische, dieses fundamentalistische Element an sich und hat seit Aristoteles es behalten, etwas von der Mitte, nicht? Also, und für so einen gestandenen Dialektiker wie Adorno ist die Mitte ja das, was sich aus den Extremen ergibt und nicht ein mittleres, ein vermitteltes. Und eine mittlere Tugend ist eher etwas Verdächtiges, eine anpasserische Tugend. Und Moralphilosophie hat es eben mit Widerstand gegen die schlechten Verhältnisse, gegen das Böse, gegen das Unglück, gegen das Verbrechen zu tun. Und zwar so, wie Kant und Adorno gleichzeitig sagen, unabdingbar. Ohne die Erwägungen, die Ausnahmen ermöglichen und zulassen. Nicht hier haben Sie also bei Adorno ein Praxisfeld, das den alten Gedanken von Horkheimer Materialismus und Moral in den 30er Jahren geschrieben wieder aufnimmt, auch hier orientiert, also an Kant und an der Kritik von Kant, aber darum bemüht, die kantische Position nicht durch eine Werteethik aufzuweichen, nicht? Also so wie Max Scheler das Wissensformen und die Gesellschaft macht, eine Hierarchie der Werte aufzuweichen, sondern das Unabdingbare in der Linie Marx, der Linkshegelianer, aufzunehmen und allerdings diesseitig zu wenden, in dem Sinne, handle so, dass du durch deine Handlungen oder Unterlassungen gleichzeitig Sorge trägst für die Gesellschaft und die Natur, die innere Natur und die äußere Natur. So könnte man diesen kategorischen Imperativ adornischer Prägung umformulieren und erweitern. Gut.